Kombinat hier mit dem Nachtschalter. Und wir haben gerade erst angefangen mit der Sendung und hörten zum Start einen Titel von Bomb the Bass, The Infinites, heißt er, glaube ich, genau, featuring Paul Conboy. Ja, heute Sendung hier ohne Live-Playlist, da die FSK-Website noch erst wieder rudimentär funktioniert, aber hoffentlich in Kürze dann wieder voll. Dafür mit einem sehr speziellen Song, der auf der allerersten Platte, die ich mir gekauft habe, erschienen ist. Und zwar auch einer Titel von Bomb the Bass, aber so gerechnet 20 Jahre früher. Na gut, wir fangen mal an. Thank you. Freisenderkombinat 93,0, die Frequenz. Jo, der Nachtschalter hier. Wir versuchen euch hier die ganze Nacht über, naja, die ganze Nacht ist gut, zumindest den Anfang der Nacht, verschiedenste Süßigkeiten durch die Theke zu schieben. Das war gerade eben der Titel war Giant, sonst aber im Edit von Pylowski. Und jetzt hören wir gerade noch Blockhead. Vom neuen Album von Blockhead, The Music Scene, der Titel und das Album genauso auch benannt. Lief hier auch schon mal in der ganzen Platte. Das, ja, ist auch ein super Titel. Yo, yo. Auch am Start heute. Ja, das ist doch super. Hier, genau, eigentlich, was glaube ich eigentlich für ein Quatsch wie immer, ne? Eigentlich haben wir die Gewohnheit, hier laufend während der Sendung eine Playlist zu schreiben auf der FSK-Website fsk-h.org. Das ist heute mal nicht der Fall, das werden wir nachreichen. Die Website ist noch nicht so ganz wieder fit, aber auf dem Weg der Besserung. Und dann könnt ihr auch später uns noch kommentieren oder schreibt einfach uns direkt eine Mail, wenn ihr wissen wollt, was lief. Wir versuchen es aber auch einigermaßen oft anzusagen. musikredaktion@fsk-h.org, natürlich wie immer auch hier FSK-Fördermitglied werden. Ja, wir können noch mal kurz ansagen, bevor es zu spät ist. Heute Gizmog, die wir auch schon mal hier gespielt haben, live im Goldenen Salon Hafenklang. Eigentlich schon ab 23 Uhr. Naja, ihr wisst ja, wie das so ist mit Konzerten. Ich glaube, das wäre ganz nett. Ja, solltet ihr so spät sein, wäre es auch noch möglich, ins Hafenklang selber zu gehen. Unten, da ist so der DJ Matt, ich glaube The Ball heißt das Ganze, Nummer 3. Nach dem Promix, den ich gehört habe, klingt das sehr, sehr spannend. Für Leute, die vielleicht so tanzen wollen und auch Musik, die wir später in dem Stil noch spielen werden, könnt ihr euch dann da hinleiten. Auf jeden DJ Matt ist ja schon lange immer was Nettes zum Tanzen so. Kennt man ja. Jo. Soweit. Ja, noch mehr Süßigkeiten. Jetzt die Theke durch. Der FSK-Nachtschalter hier bis mindestens 1 Uhr.

Nachtschalter und wir brechen so ein bisschen mit unserer eigentlichen Regel in dieser Sendung, dauerhaft Musik zu spielen. Wir müssen hier bei einem CD-Player gerade so ein bisschen improvisieren. Improvisieren musste ich gar nicht groß hier, weil wir sagen mal an, was wir gerade hörten. Gerade eben, das war ein Titel von, ich glaube, Massive Attack, das muss mein Kollege gleich mal gleich korrigieren, wie das genau ist. Jo, Massive Attack haben letztes Jahr unglaublicherweise so eine Art EP rausgebracht, Splitting the Atom. Oder so. Ich kann das natürlich nicht aussprechen. Ist wahrscheinlich genauso auch dafür gedacht halt, ne, dass man es nicht aussprechen kann. Genau. Vor allem, wenn man kein Englisch aussprechen kann. Ich werde mir jetzt auch gleich mal schön abstammeln hier. Und zwar, davor hörten wir Neil Landstrom, The Coconut Kestrel. Das ist noch vielleicht so einfach, aber jetzt wird es für mich schwieriger. Davor hörten wir Kim Hyotoi, Politiska Dikten Aterwander. Alle Leute, die diese Sprache verstehen, genauer, ich bitte um Vergebung. Und wir spielen lieber dafür noch einen weiteren Titel. I'm a lonely sleep. running. Shut your honey but fear be deep. One is your plan, then I go in to the sun and do a better. Just be the team and go with the dot keep a return. Pop off me like a left warning when you see me sleep. A little like Jesus, here come the creep. Come back here to go weep. Never be colored young when you see me sleep. Up on me bell, come me bell, told me wake up. Oh, shut in your face. Advance, it's made off our backs. 3K balls, but the drums go way back. It's payback till they rewind my mind playback. Some say that a new day is coming, we running and gunning for that number one spot. Bubble in a pot, then became rock and flesh form. Hey, dipped in cold water, solidified by it. Brand new alliance symbolized by the lion. Feet made of brass and made of cast iron. Burn like high grade, walk through the fire. Independent, new beginning, no surrender. We defend it till the ending through the hatred. Still advance, innovative, enhance, integrated. They can't simulate it. My clones imitate it, but they too basic. I don't idolize the streets. Wanna see New York walk a mile in these cleats. Beside my pen game, wild on beats. When I close, my flows rose from waist deep. We gave the game a facelift. To haunt the matrix. In the red, push past 10. So critical, super lyrical. The tri-pinnacle, APC, your style master generals. Animal, vegetable, mineral. Bump that, necrophiliac, it's dead rap. Think it's ill, but it's hypochondriac. Let's make history, timpani, galaxies whispering, no winds. It's them again, put down your pen, they've struck again. Halogens tinted, anti-lock braking, stampede fitted, spaceship centered, bright light wind on your face, I've entered, spasm, all the trials, man, I passed them, imagine how my new shit gon' grab them. I ain't worried about rapping, I ain't worried about money or worried about fashion, I'm worried about action, and do I have it when them dollars will be straight at a magnum, blackin', phone bill, light bill, laughing, yeah, I got it, no matter the product, I am aspin', dope boy on the ski slope to the mansion, so Manson, not handsome, bad bitch tied with the rope for the ransom, by the fireplace in the hills of the cabin, hour 45 from Manhattan, breathe with me, when I slip into a zone, I'm as far away and gone as the moon is, and boom, when it's clouding up the room, just think about my destiny and praying to the noon, the swagger stays fluid like I'm fresh out the saloon, Empire State building up a track baboon, Vidal Sassoon, nodding to the twin switch, lanes in the traffic, man, oblivious to gloom. Buzz be left intact after the impact of inadequate artists. Check the contrast, no throwbacks, proof of back, fullback, compact, syntax and axis, still no contracts. Your MCs be just like your girlfriends, seldom reaching climax, spreading love. Crowds pointing the finger at you, Apple cry for raps like an old sub, an invasion of the body snatch. Copycats, better run for shelter with the Apple caps. Astral jams relating to zodiac signs, be too abstract. Legs didn't react, frozen like gas caps. What checks crack, exposed scrubs of lies and accepted facts. Self-chosen to prophesize like Nostradamus. Ostracize MCs in the substandard mass. Never too old to prophesize to be given slaps. Verbalizing, chapter 23 of Everlaps. The aftermath, laughter, telepaths, rebel acts. I never had to fight cats. Out of my mind came a flying axe. Death defying axe makes noise like cataracts for your girls and boys. Action packed, starving artists double act, unbreakable back. Confused by the parallax, MCs having heart trouble. Heart attacks, smart attacks, they can't follow cause we hop the track on snow. Blow up their backs before we go. Madcap sorcerers from the Mandal. The chorus is the bar that attracts party people like drops to a candle. Sinking in the wax, shaking asses. Graspy venereal cause I be getting claps at the rack with the mass. Levitate to this rap, you're up next to bat, no hesitation. For the vexed generation, I do traps. Next get cracked from the impact of text. Intact enhances pleasure, a pack kit. Treasure this fat shit, especially adapted. Hit the heads, rap whores get expats on foreign shores, yelling he ripped that. Fill the gaps like Wendy's fill baps. Break it down to less than a fraction. Fuck that, I'm on some splitting atom shit. Let me out, I'm like Dex. Select an axe as a weapon. Fake jacks get smacked while I'm stepping. Abstract to the point of question. Keep the pack while kicking raps and wait for the reacts of what I'm blessing. Bubbles attack like gun claps in a western. Test them, the best double axe since Steve Martin and Frank Sinatra. Lyrically interact for the full effect. Bring your rumble packs. Rebel shots let off, make you stumble back. Celebrated cause rhymes be live. Several raps make the real head stun. Then the next snaps. Break backs like 9 to 5. Modern day slave react. I'm fly. Cause I got my lyrical jetpack. Taking snaps for aerial maps. Locate the whack in its natural habitat. Daily packs, I got the mites, I wanna do the pap. No dramats, best bird when they taking naps. Catch him sleeping, faking jacks. All children displaying stacks. Avoid us like Al Capone paying tax. Or they be praying perhaps. Double up like Gabriel playing a sax. Or Oliver cause you mistook your mics for hats. Who's full, not minding the gaps. No mishaps when I kick bats. Rhymes be slipped back. Delivered in E-flat. Dripping like aliens, drills or piss flaps. If you think this is raw, you should hear my diss raps. Flavor to your earwax, ahead of your shit by 666 laps. Blast for your six pack when you breathe out. Who made a pact in acts? The sick cats you drive a leave out. Like committing facts, committing atrocious acts for the stats. What you bitten, you committing back. Making rasp, you not fat. Busting your 2 calorie raps like tic tac. Keeping my tactics on the raps, tip for tap. This analysis couldn't distract me from my task. You be time to loss and I'm always just beyond the grasp. So strike MCs down to the last. The quickest to draw the maps and blast. On the battlefield, the enemy yields and cracks. I be standing triumphant, bearing no visible weapon. No shields, no cast, skills are built to last. Keep the verbal burner, back to back in this tag team. Fake jacks get no action, higher learners kicking packs. A strange attractor, keep the yard packed like an Arsenal v Spurs match. Combat gets brought with a merge of pad pen and fractured force. Use all sorts of tactics, or inspiring rap shit to which you natural as plastic. If it's acting sick to get that hit, amateur grammatic. Sarcastically snapping at your whackness like elastic. Starving twin pack, attached to fatness like blame for farts. Craft my art and attack with head cracks. Embrace rap like a head clamp. Stranded and rhymes, cats get branded. Number 6, stamped on their back. The back, I take it. Cut no slack for the fakers. Lyrical acres be the volume of shit zone on this track. Flows, I switch that. Got pros to rip that. Far with you at the zone, them raps. Check the rhythm of rhyme. Yeah, it fits. I'm incredible. Check the rhythm of rhyme. Yeah, it fits. My style is so amazing. Check the rhythm of the rhyme. Yeah, it fits. I'm incredible. Music. Check the rhythm of the rhyme. Yeah, it fits. Listening to music while stoned is a whole new world. I'm incredible. Check the rhythm of the rhyme. Yeah, it fits. My style is so amazing. Check the rhythm of the rhyme. Listening to music while stoned is a whole new world. And grass will change your music habits. Now that's the way it should be done. Music. Listening to music while stoned is a whole new world. Most heads consider its importance second only to sex. And grass will change your musical habits for the better. Even when you listen later, when you're not stoned. Besides classical music, there are other types which are also delightful to listen to while stoned. But there are some kinds of music which you must never, ever listen to. Count. 1, 2, 3, and 4. 1. The bass drum. 1, 2, 3, and 4. 1. The snare drum tap. 1, 2, 3, and 4, and... Don't look now, but that tall fellow in the shadows has just lit another cigarette. Yeah, I have no guidelines, uniquely flashy like your name. Meet up on sidelines, torture techniques like I'm drips. A water tapping foreheads, repetitions moving vicious. Like a shark been seen, people panic, split sporadic. I with dynamics, man, wild like Oakland Raider fan. Still scariest man, half Aryan Nation Islam man. Smack Africans, curb white boys like they garbage can. No one can talk it and fingers snapping like motion, man. The coolest tool in the shed, loony is fool in the head. I get them open like beggar hands that ask for quit. And drop a pound on their palm, ignite the party like doms. I'm not that drunk ass college kid failing every course. More like that come drop knowledge kid to you on your porch. You watch me get up and move and switch and attack and walk upon him and tell him I'm the last standing consequence. Yo, Blue Rum, check it out. We about to smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. Aight. We about to smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. Then we'll do it again. We about to smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. We about to smoke up, drink up, lick up, beer, till sun's in our eyes. Then we'll do it again. I'm here to be out, see out, way out, lay out. My talk to these guys, tossing game at these women so I can get at, spread that, strap that, and tap that, between them thighs. Lovely W's ladies on you besides, sexing from country, country makes a fool a little hungry. So cook up four cuisines, I'll smoke a four weed, and finger feed me my breakfast, lunch, brunch, dinner, and in it, in between snacks. Now back to ice cream wrappers, it's melting under heat. Close down your showdown, when noggin artists making rounds, sexual interaction on internet out there, at intersections here, I'm naked everywhere. I'm bringing action with talk, back up on facts when I walk. I'm coming back with 6 styles to make you wonder, how long has this kid been under? Hit the mic, I sound like thunder. I'm not abstract, my train of thoughts ahead of schedule. We about to smoke up, drink up, link up, be up, till sun's in our eyes. We about to smoke up, drink up, link up, be up, till sun's in our eyes. Then we'll do it again. We about to smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. We about to smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. Then we'll do it again. We about to smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. That's right, let's do it, Blue Rum. We about to smoke up, drink up, link up, be up. All y'all out there, let's do it. Smoke up, drink up, link up, be up till sun's in our eyes. I'll roll this joint. We about to smoke up, drink up, link up, and be up till sun's in our eyes. Till sun's in our eyes. Then we'll do it again. That's right. I'm not abstract. I'm regular. You abstract. It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. You was the first plumber love friend I had in Europe that wanted to get me high. Oh, what? Everybody else act like they were scared of weed, but you got people all over the place saying it's nothing but weed. What? No. And then you was the first guy to come up and say, yo, Motion, I want you to be high. Because I need you to be high, yo. How is you gonna deal with all this rain when you from the land of all that sun? It don't make no sense. Boom. Beat up, beat up, beat up. Push, push, push, push. MCMR, people call me off when I rock the party. Busting nut, feet is breaking out the beat. Should be hotter than me. Me and me are friends of Misha. Better watch out, my clan gets vicious. Badass bitch, I'm rated X, I'm gifted. And go sell sex. Cross the beach or to the street. Gotta work hard, no room to cheat. Crunk and grind, that's my bloodline. Feet is mixing, off you shouting, off is banging. Feet is banging, time to get low. That's how we do it. But, and if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him put the Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like Dodo, I like boys call me when they feel freaky hot. I run a shirt, go to slam. Pick up the pace with your cropped out face. Uffy's banging, feet is banging. Time to get low, do the tootsie roll. That's how we do it hot. And if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care. My style in this flow is confusing, cause you don't know. Pop the clock, the pop the clock, the pop the clock, the pop the clock, the pop the clock, the pop the clock, the pop the clock, the clock, the clock. Sound like Twister, fast as hell. banging, time to get low, do the Tootsie Roll, that's how we do, do it hot, and if you understood, would you be my rhyme if you can? Yeah, you talk shit, think I care, my style in this flow is confusing cause you don't know. Pop the Glock you pop, if you had a line it's your bang pop. Pop the Glock you pop, if you had a line it's your bang pop. Pop the Glock you pop, if you had a line it's your bang pop. Better watch out, my clan gets vicious. That's how we do it, do it. And if you understood, would you stop hating and playing hard? I got a loaded bodyguard. Don't make him pull a Glock and pop. Uffy's gonna make the shit rock. Like, do I like. Boys call me when they feel freaky hot. I run the show, you go too slow. Pick up the pain to a cracked out face. Pop the Glock, to pop the Glock, to pop the Glock, to pop the Glock, to pop the Glock. I don't care, act quick. There's two kinds of MCs out there. There's the ones who rap and the ones who don't care. And frankly, I don't give a fuck. You might be dope on the mic, but your music sucks. Not me, I got some dope beats. I'm an entertainer, not a lyricist. I'm so far from all you cats out there. If I get popular, I know that ain't fair. I got 9 million plays and 1,200 friends. Don't hate the plan, man, hate the game. I never force anyone to listen my music. Never send a bulletin, never post the shit. I'm a musical youth and I rules the nation. Something is with this generation is one to play games like GTA, eating some junk food and smoke weed all day. And when the face come out at night, they're dancing hard and they're getting high. Guess who's making big bucks on this? I got something MCs can kiss. Your feet and shake the ground. Make way for the ladies who are ready to play. We're gonna party like it's Saturday. Understand the transition right now. We're at a pivotal axis in history right now. The future. I'm the intelligent, wise, on the mic I will rise. After the cloud breaks, light falls from the skies. Heavens and the earth collide, some change sides. Prism your inner vision, listen to intuition. In between contradiction, I had to learn. Friction lead to fire, my youth, you get burned. It's mandatory where I'm from, so get returned. Came through the door, a legacy of moors. Hidden symbolisms blindfolded in the courts. Politicians play blood sport, no execution. I use electrocution to boost it, go amplified or acoustic. You petrified like Medusa was gazing at you. I'm blazing at you, turning the fake into statues. It's the new mathematics. H to the PR, I to the ZM. A lot of rappers still can't handle the coliseums. Wake up in the morning but bang out until the PM. In the streets looking at dealers, kids wanna be them. Yep. But these I've earned. Lights get dimmer as the incense burns. On no set terms, no set date. Peace stay growing with no undetermined fate. I'm fluorescent. Ring around the rosy, your pocket full of posy. Fluorescent black turn to ashes, MC want to oppose me. I can say a word that can send them all to hell. Wish they dead and they see, but from the rap you couldn't tell. Cause I'm ill with the skill, write a thriller, no filler. The power of a pen, turn the verb into a killer. On my grind, get gorilla, comparisons pale. Fit the scale, a woman to a raisin. After the rhyme, both beamers who you're praising. So amazing, feels just amazing. It gets beyond measure. Nice to do, do it, keep these fools under pressure. Rap is now a freeway, discuss it on a three-way. You can say in my day, beans to get the okay. To run the band, get between the legs, damp and lick kids like post stamps. Patterns got you in, all percussion, I'm advanced. The path I curve, none disturbed by its absence. In the drop, come back and still the end is out. Cause if it's in them out, round about like a merry-go. Mr. Flow is a go in the horn, say the blow. Beans in space for street magic, get a pound, build a bridge, blow it up and grind your ashes to the ground for us and back. Can't disseminate between the track, the dinner plate, the sky, the street, the who, the why, the love, the hate, the interstate. So I switch and flip another tarot card and penetrate through the body of the beats, tempting me to assimilate, disintegrate. Fall into the fire of acceptance and desire, gives me shivers on the rise. Twisted like I'm seeing through Todd Bridges' eyes. I can't vibe to run with wise guys. R&B high fives, frozen in time's eyes. He said I'm not ready, I'm too ahead and heavy. I need a medley, confetti, something deadly to make it steady. I was like, ride, you skip the hindsight. I'll keep my zone in position like the twilight. This is just sci-fi, this is just Wi-Fi. Put them together, what you got is Lady Gaga. I'm in my sky rise, my team is hi-fi. $20 for the poster and the tie-dye. They overdosing at the shows, the parents cry, why? Ambulance, gotta take them to Mount Sinai. Thinking that I know what is going on in this world, you know. Everybody born with accent. your colleague of Exeter, chop. Now everybody will be gangsta, gangsta. Seen it in a movie, will be shorter, shorter. Big pussy like in Soprano, Soprano. Them a tiptoe, real gangsta. Do more than bust your window, them actor, actor. Nominate them for an Oscar, Oscar. Loud mouth, them walk Grammy, Grammy. Too flashy, real gangsta, not talk about them money standing. Freitag kommt hat 93,0 MHz. Und ja, an dieser Stelle mal kurz nochmal Hallo gesagt. Leute, die sich frisch dazugeschaltet haben oder auch schon lange dabei sind. Schöne Grüße auch an die, die seit heute Morgen um 6 Uhr anscheinend FSK hören und FSK frisch entdeckt haben. Das ist doch schön. Achso, ich muss das Mikrofon aufhören, sorry. Ihr seid beim Nachtschalter angelangt. Genau, und hier stecken wir durch diese komische Lade, die es bei Nachtschaltern eben gibt, so verschiedene Sachen durch. Zum Beispiel jetzt gerade eben von Pinch Gangsters, davor hörten wir einen Titel vom neuen Anti-Pop-Consortium-Album. Okay, so neu ist das auch nicht mehr. Fluorescent Black, der Titel und das Album genauso. Davor war so eine Strecke, das war so ein bisschen... bisschen schneller tanzbare Musik, Happy Rabbit von Breakbot, und davor hörten wir zwei Titel von Affi, und zwar MCs Can Kiss. Das ist vom neuen Affi-Album, das ist der erste Titel von dem neuen Affi-Album, was noch nicht rausgekommen ist, aber die erste Single, MCs Can Kiss. Und davor hörten wir, genau, einen anderen Titel von Affi und Feats vs. Aerosmith, Pop the Glock, schon länger draußen eigentlich der Titel, aber dieser Nels Potato Gun Rewind, ja, ganz neu, mir zumindest. Und ja, vielleicht davor noch zwei Sachen, die man auch gerne in einen größeren Kontext stellen kann, nämlich DJ Vadim, Till Suns in Your Eye, und davor hörten wir DJ Vadim featuring Starvin Artist, The Pact, Super Rhymes, das war so ein cooler Hip-Hop, der Mitte des letzten Jahrzehnts rausgekommen ist, also keine Ahnung wann, 2002. Super Album, also. Ja, es sind zwei Alben sogar, das eine ist, glaube ich, The Art of Listening, das andere... Single heißt Live from the Other Side USSR. Ja, super Album auf jeden Fall. Und DJ Verdem ist auch demnächst live in Hamburg. Nächste Woche am 29.01. Das ist, glaube ich, der Freitag, ne? Genau, Freitag im Grünspan, 23 Uhr. DJ Verdem zusammen mit Liveband und Aftershow-Party. Wow. Crazy. Is South Rockaz crew calling Japan? Please dial 011+81. Rhythm called Cell Bill. Konnichiwa. Japan. What's up, yo? Yeah, somewhere I run on as a Lambo boots, for them jiggy jiggy and them super hype. Man of Garrison, OG, real tapa tapa toggy. How them feel like? Read him up! Side to side. Sneak Chicha. Yo, yo. So many, many people trying hard to climb. Oh, butterfly. Please dial 011+81. From T-Dot, GX to Florida, ATL, New York, England, Japan. What I know about Tony Carmen? What I know about dumpling? Hey, with butter. How I feel? Like, what I know about chicken, box, and curry? Yo, Maria Garrison, them. How I feel like? Yeah! Side to side to side. Side to side to side. Take off the tension. Ihr hört immer noch den Nachtschalter, FSK Radio 93.0 MHz, Antenne 101,4 im Kabel. Zuletzt gerade Prodigy, Out of Space im Techno Underworld Remix. What you gonna do when my style get nutty? Are you gonna download and tell everybody? Tracky is the man and it ain't no thing. That is Wu, Batman, Tank Clan is my gang. No question, I get down like that. And I'd really love to see everybody shake that crap. Cause I am here to let you know that it's time to get freaky. When it go, Wu, Batman, Tank Clan is my gang. Wu, Batman, Tank Clan is my gang. Yes, the Wu, Batman, Tank Clan is my gang. It's the Wu, Batman, Tank. Oh, people wanna know about my plan. I know they probably don't understand. So I say don't ask me, cause my name is Tracky Burf. They got more points of view than Google Earth. Hey, I guess at some point I started to think those two things fit together like shit and stink. But if you wanna know more about my crew, visit upanddub.com/tracky/woo. Ja, eigentlich wollte mein Kollege was rübersprechen, aber ich dachte, ich hätte nur vergessen, den CD-Player zu drücken, aber naja, gut. Vielleicht. Nee, nicht ganz so. Tut mir leid. Nur besser. Was soll's, ne? Passiert mal, ne? Aber das, den Anfang mussten wir so lassen. Er hat so eine schöne, klare Stimme. Der Tracky Birthday heißt er. ja, rappt, glaube ich, auch von seiner Internetseite unter anderem. Das heißt, wenn ihr zuhört, findet ihr den Track auch irgendwo zum Runterladen. Wer ist das denn überhaupt? Ja, so Tracky Birthday. Tracky Birthday, okay. So einer von diesen Net-Label-Künstlern. Ganz lustiger Rapper mit einer sehr lustigen Frisur. Crazy. Crazy. Ja, wie gesagt, davor Prodigy, ein Lied mit immer noch unglaublicher Aktualität, wie mir wieder auffiel. Ja, davor The Green Man. Mit zwei verschiedenen Liedern, die wir in der Playlist dann nachreichen werden. Ich glaube, das eine hieß Easy Man oder so. davor DJ 0.00001. Ich glaube, der nennt sich eigentlich DJ 1 Million. Ah, okay. Ist auch ein TH. Und ja, davor Data Life Remix von einem Track von Museum und DJ Crazy und so weiter. Sachen, die wir demnächst mal online stellen werden, weil gerade die FSK-Website das nicht zulässt. Aber bestimmt demnächst. Und dann werden wir diese Playlist unter Nachtschalter veröffentlichen, mit dem heutigen Datum. Genau. Und falls ihr es jetzt super dringend habt, so schickt eine E-Mail postbox@fsk-h.org. Da könnt ihr auch Fördermitgliedsanträge einreichen, die ja, ihr wisst wahrscheinlich, dass wir hier so von euren Fördermitgliedsspenden abhängig sind. Also, wenn ihr weiterhören wollt, werdet Fördermitglieder. Genau. Und wir hören jetzt noch so drei Titel ungefähr und dann schalten wir uns hier selber ab, beziehungsweise die Nachtschleife an. Die wird sehr spannend werden, die Sachen von Chrissy Murderbot und ein bisschen Hip-Hop und Disco oder was auch immer und noch ein Album. Ein bisschen mal schneller reden, weil das hier immer schneller wird und ich wechsle mal die CD gleich. Jo. Nachtschalter. We'll be right back. now if you don't get with the program. Now if you don't get with the program. An der Stelle nochmal unser Gruß an alle Taxifahrerinnen und Taxifahrer da draußen. Wir haben euch nicht vergessen, heute ein bisschen später. Ja, passt auf, dass ihr nicht ausrutscht. Ne? Und natürlich auch an alle Väter da draußen, die auf ihre Kinder gerade aufpassen. Yo. Naja, und natürlich auch an alle Mütter, ne? Also in diesem Fall natürlich speziell an Väter. Das war schon beabsichtigt. Okay, wir denken natürlich die Mütter mit. Ein spezieller, okay. Du Yeah, original Gangster, Shyfex und MC Gunsmoke gerade im Hintergrund. Gangster 2, der Track, davor hörten wir Kids Sister Right Hand High im Casper Remix. Super Track, der wird sogar ein zweites Mal gespielt. Super Track, also Casper ist meistens, wenn man so Casper im Track irgendwie hört als Remix oder echt von Casper, muss ich sagen, ziemlich hörbar. Geht ab. Und hier der Track gerade, sehr spannend auch dazu, eine BBC-Dokumentation, die ich vor kurzem guckte, Jungle, irgendwie Gangster Jungle hieß oder sowas, keine Ahnung, habe ich bei mattdecentblog.com gefunden, mattdecent.com/blog, genauer gesagt. Da ist die zu finden, diese Dokumentation, sehr, sehr empfehlenswert, 3 Teile YouTube-Videos über Jungle 1994 oder 92 oder 93 in UK, sehr, sehr spannend. Und jo, das war's dann auch schon, bis auf einen Titel mit dem Nachtschalter hier. Ja, passiert, ne? Aber wir versuchen die Playlist demnächst mal online zu stellen, auf die FSK-Webseite, sofern das dann wieder geht. Dann könnt ihr auch gerne uns einen Kommentar schreiben oder ihr könnt uns auch direkt mailen an musikredaktion@fsk-haha-für-hamburg.org. Und super gerne könnt ihr auch FSK-Fördermitglied werden. Das geht am besten über den Transmitter, das auf Seite 2 ein Formular, und da kann man dann auch so Prämien bekommen wie Jungle World Probe-Abo, eine Single von dem neuen Album von Britta und ein Buch, Das schöne Leben von Christiane Rösinger. Jo, das war's. Schalten wir ab. Genau, schalten wir ab und schalten wir nochmal moderat an A New Era. Ich glaube, hier der ideale Rausschmeißer von uns. Und dann geht's weiter mit der Nacht hier, mit verschiedenen Mixen noch. Also bleibt dran. Was, eine Sache noch. Wissen wir, wann man das nächste Mal einschalten sollte zum Nachtschalter? Oh Mann, das wissen wir doch nie, oder? ich überlege mal kurz. Es war auf jeden Fall im Februar und vielleicht so um 17 rum. Naja, ich meine, also wenn sich das jetzt nicht rausstellt, kann man auch nichts machen. Ne? Ich glaube, es war der 16. Samstag der 16., aber ich bin nicht ganz sicher. Aber achtet auf weitere Ankündigungen. Genau. Also jetzt moderat A New Era. Sprechen fällt auch mal schwerer.